Zwei Freunde überbrücken den Atlantik. Eines Abends irgendwann im August 1949 sitzt der uns schon bekannte John McCloy mit dem Hamburger Bankier Erich Warburg beim Dinner zusammen. McCloy hat gerade die Präsidentschaft der neu gegründeten Weltbank abgegeben, um als Hochkommissar der Alliierten die drei Westzonen des geteilten Deutschlands zu verwalten. Jetzt beobachtet er schon mal den ersten Bundestagswahlkampf, bevor er dann im September sein Amt antreten wird. In der von den Besatzern requirierten Villa in Bad Homburg sprechen die beiden Männer über den Umgang mit Nazi-Verbrechern, kommen aber irgendwann auf die Frage, ob denn die Demontage deutscher Industrieanlagen wirklich noch sein muss. Erich Warburg will, dass McCloy in seinem neuen Amt die Demontagen stoppt. Der cholerische McCloy ist zunächst ziemlich wütend über so ein Ansinnen, sagen die Chronisten, beruhigt sich dann aber schnell wieder. Warburg soll binnen 48 Stunden eine Liste der zu schonenden Industrieanlagen vorlegen. Warburgs Liste enthält 10 Betriebe, sämtlich zum Thyssen- und zum Krupp-Konzern gehörend. Dieses Abendessen soll nicht nur McCloy dazu gebracht haben, die Demontagen sukzessive ganz einzustellen. Zum anderen soll sich hier jene produktive Männerbeziehung gebildet haben, die zur Gründung transatlantischer Netzwerke führte. McCloy und Erich Warburg kannten sich bereits seit den 20er Jahren. Erich Warburg ist der Sohn des angesehenen Hamburger Bankiers Max Moritz Warburg und Neffe des berühmten Paul Warburg, der nach New York wechselte, dort seine International Acceptance Bank aufbaute und 1913 mit anderen Finanzleuten zusammen die Notenzentralbank der USA, das Federal Reserve Board, gegründet hatte. Erichs Lehr- und Wanderjahre führten ihn auch an die Wall Street, wo er in der Bank seines Onkels und bei Kuhn Loeb arbeitete. Bei Kuhn Loeb wiederum war sein Vetter Freddy Warburg in Lohn und Brot. Und der lud Erich und John McCloy, der ja bei der Sozietät Cravath Henderson und de Gersdorf die Geschäfte für Mussolini eingefädelt hatte, zum Ausritt auf seinem Gestüt ein. Nach einigen Jahren im Bankhaus seines Vaters in Hamburg musste Erich Warburg in die USA emigrieren, weil er als Jude in Deutschland gefährdet war. Während sein Vater im New Yorker Exil depressiv wurde, knüpfte Erich Warburg in den USA fleißig Netzwerke. Der Krieg sicherte Erichs Aufstieg in die Machtzentren Amerikas und Englands, wo er mächtige Freunde gewann, die seine Karriere nach dem Krieg fördern sollten. Zum Schluss des Krieges kam er als amerikanischer Offizier wieder nach Deutschland. Dort fiel ihm die delikate Aufgabe zu, den Nazi-Feldmarschall Hermann Göring zu vernehmen. Dann ließ er sich wieder als Teilhaber in der Bank seines Vaters, die als arisierte Bank jetzt Brinkmann, Wirz und Co. hieß, eintragen. Nach dem legendären Abendessen im August 1949 kamen Warburg und McCloy überein, auf jeder Seite des Atlantiks je einen noblen Club zur Pflege der deutsch-amerikanischen Freundschaft aufzumachen. In Hamburg versammeln sich 1952 gerade mal 12 Individuen, um das Komitee Transozeanbrücke, dann bald umbenannt in Transatlantikbrücke, zu gründen. Ernst Friedländer vom Premiumblatt Die Zeit wird Vorsitzender. Ebenfalls die Edelfeder bei der Zeit. Marion Gräfin Dönhoff. Als die Russen kamen, war die Gutsherrin mit Pferd von ihrem Anwesen Friedrichstein in Ostpreußen 1200 Kilometer in eisiger Kälte nach Westfalen geritten. Dort schrieb sie mit dem ehemaligen Tennisidol Gottfried von Kramm ein Memorandum an die Besatzungsbehörden, in denen sie ihren Widerstand gegen das Naziregime dokumentierte und den neuen Herrschaften ihre Dienste anbot. Das Memorandum landet seltsamerweise auf dem Redaktionstisch der Zeit in Hamburg. Frau Dönhoff wird vom Zeitmacher Gerd Bucerius zur Mitarbeit eingeladen. Es folgen Jahrzehnte emsiger Textproduktion bei der renommierten Wochenzeitung. Die temperamentvolle Frau steigt voller Energie bei der Atlantikbrücke ein und formuliert in einem Memorandum im Jahre 1954, dass die Atlantikbrücke in bescheidenstem Rahmen einer Institution wie Chatham House oder dem Council on Foreign Relations ähneln müsste. Der zaghafte Ton dieses Satzes ist nur allzu angebracht. Angesichts jener Handvoll Leute, die sich in jenen Tagen um Erich Warburg scharten, wäre man ausgelacht worden, hätte man gesagt, das hier ist die deutsche Abteilung des Council on Foreign Relations. Zudem mussten die atlantischen Brückenbauer noch mit einem Hut rumgehen, um einige tausend Mark für eine Amerikareise Frau Dönhoffs einzusammeln. Denn Frau Dönhoff stattete dem New Yorker Council einen Besuch ab, um dessen Arbeitsweise zu studieren. Männer der ersten Stunde waren zudem Oberbürgermeister Ernst Reuter aus Berlin und sein Kollege Max Brauer aus Hamburg. Beides Sozialdemokraten. Max Brauer kam anders als Dönhoff und Warburg aus sehr bescheidenen Verhältnissen. Er hatte Glasbläser gelernt, konnte aber seinen Beruf nicht ausüben, da er als aktiver Sozialdemokrat auf der schwarzen Liste der Glasunternehmer stand. Er fand sein Auskommen in genossenschaftlichen Betrieben in Altona. Der Autodidakt bildete sich unermüdlich weiter aus und wurde nach fleißiger Parteiarbeit 1924 Oberbürgermeister von Altona, das damals noch nicht zu Hamburg gehörte. Von den Nazis verfolgt wegen angeblicher Korruption, fand der Arbeitersohn sich plötzlich im chinesischen Nanking wieder. Der Völkerbund hatte ihn zusammen mit anderen Fachleuten dort eingesetzt, um Chinas Verwaltungen zu modernisieren. Doch der lange Arm des Nazi-Regimes reichte bis nach China und Brauer wurde entlassen. Nach längerer Odyssee fanden er und seine Familie schließlich in den USA ein sicheres Exil. Von den drei sozialdemokratischen Exilgruppen entschied sich Brauer für die am weitesten rechts stehende und lehnte jede noch so punktuelle Zusammenarbeit mit Kommunisten ab. Unterstützt von der Konzerngewerkschaft AFL kehrt Brauer nach dem Krieg nach Hamburg zurück und steigt bald wieder in den Ring. Vor 80.000 begeisterten Zuhörern bringt er den ersten Wahlkampf der SPD nach dem Krieg richtig in Schwung. Nun wählt man ihn sogar zum Oberbürgermeister von ganz Hamburg, zu dem seit 1937 auch Altona gehört. Bundesweit wird Brauer bekannt durch seine Tätigkeit in der Bewegung Kampf gegen den Atomtod, die in den 50er Jahren Millionen Bürger für Demonstrationen mobilisierte. Völlig unbemerkt bleibt in der Öffentlichkeit jedoch Max Brauers gleichzeitige Mitgliedschaft in dem hochexklusiven Bilderbergkreis. Zum Ende seines Lebens wird Brauer allerdings auf ziemlich üble Art kaltgestellt. Als Kennedy die Deutschen einlädt, sich indirekt über die sogenannte multilaterale Streitmacht einen begrenzten Zugriff auf Atomwaffen zu ermöglichen, widerspricht Brauer energisch. Nun ist er erledigt. Max Brauer musste seine Skepsis gegenüber der MLF, Multilateral Force, auf dem Parteitag der Sozialdemokraten damit bezahlen, dass er nicht wieder in den Parteivorstand gewählt wurde. Der blutjunge Hans Apel kann ihm frech grinsend sein Bundestagsmandat in einer Kampfabstimmung abnehmen. Und auch auf der Landesliste setzt man ihn unter ferner Liefen. All seine Verdienste nützen Brauer nichts mehr. Er ist bei der transatlantischen Seilschaft in Ungnade gefallen. Wer nicht zum Geldadel gehört, verschwindet in einem solchen Fall in der Bedeutungslosigkeit.